Ich habe ernst gemeint, was ich sagte. Sie mögen frei sein, ich bin es nicht. Das respektiere ich, Madame. Auf Wiedersehen. Darf ich Ihnen eine Droschke rufen? Nein, ich gehe noch ein Stück zu Fuß. Wie Sie wünschen. Gute Nacht, Frau Gräfin. Gute Nacht, Monsieur Cossard. Alles probier, was immer sei. Ich ganz allein, nichts schränkt mich ein, ohne Ballast, unangepasst. Mein Gott, was würde ich Henri antun?